Europa. Nachrichten. Um 12 Uhr mit Falco Puppe. Guten Tag. Am Rande des Grexit. Griechen entscheiden über Sparkurs. Tarifkonflikt bei der Post. Streiks kosteten Verdi bereits 30 Millionen Euro. Und Europas größte CSD-Parade. Kölner Veranstalter rechnen mit 900.000 Besuchern. In Griechenland stimmen die Bürger seit dem Morgen über den künftigen Sparkurs des Landes ab. Sie sollen entscheiden, ob sie die Forderungen der internationalen Geldgeber akzeptieren oder ablehnen. Angesetzt hatte den Volksentscheid Premier Tsipras. Er rief seine Landsleute auf, mit Nein zu stimmen. Aus Athen Christian Buttgereit. Tsipras würde dann die Verhandlungen mit den Geldgebern wieder aufnehmen wollen und erhofft sich durch ein Nein der Bürger eine bessere Verhandlungsposition. Befürworter der Reformvorschläge befürchten im Falle einer Ablehnung, die wirtschaftliche Lage könnte sich weiter verschlechtern und Griechenland aus der Eurozone ausscheiden. Formell hat das Referendum keine Bedeutung mehr. Das Hilfspaket, auf dem die Reformvorschläge basieren, war Ende Juni ausgelaufen. Politisch gilt das Referendum aber als Votum über den Kurs der Regierung. In den letzten Wahlumfragen hielten sich Gegner und Befürworter die Waage. Für den Fall, dass die Mehrheit die Sparauflagen der Geldgeber akzeptieren will, hatte Ministerpräsident Tsipras seinen Rücktritt angedeutet. Mit ersten Ergebnissen wird gegen 20 Uhr deutscher Zeit gerechnet. Der Tarifstreit bei der Post ist weiter ungelöst. Vertreter des Konzerns und der Gewerkschaft Verdi suchen seit Freitag nach einem Kompromiss. Einigen sie sich nicht, drohen weitere Streiks. Experten schätzen, dass Verdi für den Arbeitskampf bereits rund 30 Millionen Euro ausgegeben hat. Peter Behrendt. Zusammen mit den Streiks der vergangenen Wochen in den Kindergärten komme Verdi auf Ausgaben von sogar mehr als 40 Millionen Euro, so der Tarifexperte des Instituts der deutschen Wirtschaft Lesch in der Welt am Sonntag. Trotzdem sei die Streikkasse noch gut gefüllt. Die Post und Verdi suchen gerade weiter nach einem Kompromiss, um ein Ende der seit knapp 4 Wochen andauernden Streiks zu erreichen. Noch haben sie sich nicht geeinigt. Ein Knackpunkt sind die neuen Subunternehmen der Post im Paketbereich. Diese zahlen den Beschäftigten deutlich weniger Geld als im Konzern üblich. Seit wenigen Minuten läuft sie, die Parade zum Christopher Street Day in Köln. Mit dabei Schwule, Lesben und Transsexuelle aus ganz Deutschland und dem Rest der Welt. Laut den Veranstaltern ist die Kölner CSD-Parade die größte in Europa. Sie rechnen mit bis zu 900.000 Besuchern. Aus Köln Daniela Müllenborn. So viele Gruppen wie nie zuvor haben sich für die diesjährige Christopher Street Day-Demonstration in Köln angemeldet. Fast 140 Wagen und Fußgruppen werden durch die Innenstadt ziehen. Mit dabei auch wieder der 1. FC Köln mit einem eigenen Festwagen. Der Fußball-Bundesligist will Zeichen setzen gegen Homophobie im Sport und für ein tolerantes Miteinander. Eröffnet wird die Parade um 12 Uhr von Conchita Wurst, der Siegerin des Eurovision Song Contest 2014. Das Motto der diesjährigen CSD-Demonstration lautet Vielfalt lehren, lernen, leben. Damit wollen Lesben, Schwule und Transsexuelle auch in Schule und Ausbildung für die Themen Sexualität, Homo- und Transphobie sensibilisieren. Die UNESCO hat die Hamburger Speicherstadt und das Kontorhausviertel zum Weltkulturerbe ernannt. Das beschloss das Welterbekomitee der Vereinten Nationen bei seiner Sitzung in Bonn. Aus Hamburg Anja Grigoleit. Seit 1999 bemühte sich die Hansestadt darum, zunächst das Chilehaus, 8 Jahre später auch die Speicherstadt auf die Vorschlagsliste der UNESCO zu bekommen. Die um 1900 entstandene Speicherstadt gilt als größtes zusammenhängendes, einheitlich geprägtes Speicherensemble der Welt. Zusammen mit dem Kontorhausviertel sei es das erste reine Büroviertel auf dem europäischen Kontinent. Von der UNESCO hieß es heute, die Gebäude symbolisierten auf einzigartige Weise die Folgen des rasanten internationalen Handelswachstums im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Und das Wetter. Unwetterwarnung für Teile Nordrhein-Westfalens. Im Kreis Unna drohen schwere Gewitter mit heftigem Starkregen. Ansonsten teils sonnig, teils bewölkt. Im Verlauf ziehen aus Westen starke Gewitterschauer auf. Im Osten bleibt es bis zum Abend trocken. Höchstwerte hier um 38, sonst 28 bis 32 Grad. Das waren die Nachrichten mit Falco Puppe. Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Indigo. Und Indigo mit mir, ich bin Anna Bianca Krause, buongiorno. Das neue Album von Bomba Estéreo war bei uns CD der Woche und ich habe da einen Song drauf gefunden, das ist mein absoluter Favorit. Und jetzt habe ich gelesen, dass das auch der Lieblingssong der Band ist. Mal sehen, wenn wir noch damit anstecken können. Algo está cambiando. Algo está cambiando a mí. creciendo. Algo está cambiando en ti. Lo siento. Me voy a buscar una luz para iluminar todo este momento. Dejando todo lo que tenga que dejar y seguir creciendo. Oder wie soll man das nennen? Bomba Estéreo, algo está cambiando in Funkhaus Europa. Und wir müssen noch ein bisschen was davon hören. Da wird ein ungewöhnliches Instrument gespielt. Sind tibetische Meditationsglocken, die man hört, die am Ende des Songs noch weiter schwingen, die wollte ich noch mal haben. Kein Mensch würde die Cumbia-Hip-Hop-Dancehall-Pop-Kracher von Bomba Estéreo mit Meditation zusammenbringen, aber ihr Produzent Ricky Reed, der hat es getan. Er war in Bogota unterwegs mit Simon Mejia und Liliana Saumet, den beiden von Bomba Estéreo, und da haben sie diese Glocken in einem Laden gefunden und gekauft. Und jetzt hört man den Sound auf dem neuen Album. Und damit willkommen zu Indigo. Oye, ¿cómo va? Fragen Santana. Solche E-Gitarren gibt es selten bei mir in Indigo, aber wenn der Meister da ist, dann darf er E-Gitarre spielen. Carlos Santana ist gerade auf Tour durch Europa. Gestern ist er in Polen aufgetreten und heute Abend steht er in Berlin in der O2 Arena auf der Bühne. Und am Mittwoch gibt es dann noch ein Megakonzert in Oberhausen. Ich habe mir den Songtitel heute ausgeliehen, der kommt so lässig rüber. Oye, como va mi ritmo? Da wird ja immer wieder drüber gestritten, wird da gefragt, hey, wie geht's? Oder hey, wie findest du meinen Rhythmus? Ich glaube, das ist gar nicht so wichtig. Hauptsache, der Rhythmus stimmt. Da stellt sich dann die gute Laune ganz automatisch ein. Jane aus Paris, come. That you are, I'm yours even if time has passed. Take me away from this impetuous world. My skin, only adds color to my tears that splash against my hollow bones, that rocks my soul. Looking back over my past dreams that I once knew, wondering why my dreams never came true. Oh, somebody tell me, what can I do? Ah, yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? This world of no pity, I was raised in the ghetto of the city. Hey. Mama, she worked so hard to earn every penny. Some something is holding me back. Holding me back. Is it because I'm black? Is it because I'm black? Yeah. Something is holding me back. Is it because I'm black? Like a child stealing his first piece of candy, got caught. Wandering around life's corner, somewhere I got lost. Something is holding me back. Is it because I'm black? I wanna know, I wanna know, yeah. Something is holding me back. People. Is it because I'm so black? Tell me, can't you see? Somebody, please tell me, is it because I'm black? Is it because of my color? Is it because I'm black? Das ist einer der schönsten, ergreifendsten antirassistischen Songs. Und den haben jetzt auch noch zwei Männer zusammengesungen, die ich beide so mag. Dikenja Fakoly und Ken Booth. Eine grandiose Version haben die zwei gemacht. Mit Kora und anderen westafrikanischen Instrumenten. Im September kommt Dikenja Fakolys neues Album raus. Das ist komplett eine Hommage an die großen Klassiker des Reggae. Funkhaus Europa Indigo mit Musik für Ihren Late Checkout und heute auch mit vielen Sommerrhythmen. Schließlich ist er ja endlich richtig da, der Sommer. Eine alte Aufnahme von Toto La Momposina, remasterte Aufnahmen ihres allerersten Albums, sind in der letzten Woche veröffentlicht worden. Hier ist sie, die Grande Dame der Cumbia aus Kolumbien, Chichi Mani. Son buenos, me hace el favor, nene. aus Europa. On sèche les cours, la flemme marque le quotidien. Être en couple, ça fait mal que quand il tient. Même si j'ai rien à prouver, je me sens un peu seul. J'ai toujours pas trouvé la pièce manquante du puzzle. En possession de drogue, les jeunes sont faits tard. Quelle ironie de mourir en position fétale. Je viens à peine de naître, demain je serai vieux. Mais je vais tout faire pour être à jamais ce rêveur. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens, on y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ce soir on ira faire un tour chez l'épicier ouvert en bas. Et on parlera d'amour entassé sur une véranda. Élevé par une vraie randa, j'ai des valeurs qui verront pas. Être un homme ça prend du temps comme commander un verre en boîte. J'ai le vertige quand je pense à toute la route qui me reste à accomplir. Je suis prêt à te casser les couilles si t'as vu, je te laisserai pas conduire. Le temps ça file, on a peur d'enchaîner les défaites et pirater. Sa vie pas de projet à part mater des DVD piratés. Ah, on verra bien. Tout le monde en fout, tout le monde est en guerre. Plus on se rend flou et moins on voit clair. Quand t'as pas d'argent, dans ce monde t'as pas droit. Y'a ceux qui cassent en tête et ceux qui t'as pas droit. Combien de fois j'ai volé par flemme de faire la queue. Mon papa me croit pas mais ça me sente le tabac froid. On se fait chier au taf, on attend les camps vins. On se parle derrière un ordi mais en vrai quand est-ce qu'on se voit. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, vas-y viens on y pense pas. On verra bien ce que l'avenir nous réserve. On verra bien, on verra bien. Ici non seulement ça rappe mais quand y'a un gros sommet ça rappe. Et que n'aie pas peur des insultes qu'on se lance aux consonances arabiques. On est tous dans le même bateau, même ceux que l'on n'aime pas trop. Car l'amour, le son et la bouffe sont devenus consommation rapide. Les jeunes pensent plus à des stars débiles qu'à Martin Luther King. Se lève jamais avant midi à part le matin d'une perquise. Pendant que tes copains révisaient, le petit Ken devenait écrivain. Oui je pense qu'à m'amuser, mais pour la coupe j'ai le nez de krill. Hey screw, 995, on a rien à foutre de rien. Blackbird, l'entourage, on a rien à foutre de rien. Nos corps fonctionnent à l'envers, on marche avec des têtes, on se sent avec un regard et on joue avec les nerfs. Moi je parle avec les mains, parfois je pense avec ma... Mais je touche avec mes pensées, j'écris avec le cœur. J'en ai rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien, rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. Je n'en ai vraiment rien à foutre de rien, rien à foutre de rien. On verra bien. Ich sag's ja schon immer, Französisch ist eigentlich die perfekte Sprache, um zu rappen. Sie hat so viele prägnante Sounds. Nekfeu, on verra in Funkhaus Europa. In Frankreich ist der Song wie ein Virus. Von morgens bis abends im Radio. Überall Artikel über Nekfeu und die ganzen Metrostationen in Paris sind mit Plakaten zugepflastert, auf denen man den Rapper und sein erstes Soloalbum sieht. Warum? Ich glaube, das liegt nicht nur an seinen Texten und den Beats. Nekfeu sieht einfach auch super gut aus und kommt ganz ohne die typischen Zutaten aus. Keine Cap, keine Ringe. Man denkt eher an ein männliches Model und nicht an einen Rapper. So, gleich können Sie ein Album gewinnen. Das ist das neue Album von Monsieur Periné aus Kolumbien. Und es war echt schwer zu entscheiden, welche Songs ich Sie hören lasse. Da sind so viele gute drauf. Monsieur Periné, Loré. Fueron días de aflicción. De recuerdos de tristeza vi crecer dentro de mí silenciosa la tormenta. Siempre caigo, caigo y siempre me levanto. Tocar el fondo es romper con el encanto. Fui perdiendo la razón, fui cayendo entre la nieve. Me invadió la soledad. como un náufrago en la noche sin estrellas. Siempre caigo, caigo y siempre me levanto. Tocar el fondo es romper con el encanto. Y lloré, lloré. Tuve que llorar para nacer. Lloré, lloré. Tuve que llorar para entender. El dolor es temporal. Lo que queda es la experiencia. Todo vuelve a su lugar, todo nace de la ausencia. Feenstimme von Catalina Garcia. Sie ist die Sängerin von Monsieur Perinet. Caja de Musica, das ist eine Spieluhr auf Spanisch. Und so hat die Band ihr zweites Album genannt. Seit Freitag ist es raus. Ihren Musikstil haben Monsieur Perinet Swing a la Colombiana genannt. Gemeint ist Latin-infizierter Swing Manouche. Aber es steckt viel mehr drin. Ich verlose das Album. Wenn Sie auf funkhauseuropa.de gehen, gibt es da einen Mail-Kontakt. Über den schicken Sie mir eine Mail mit Ihrer Adresse. Und weil ich immer wieder gefragt werde, wo ist der denn, dieser Mail-Kontakt, scrollen Sie ganz runter auf der Seite und ganz, ganz unten links gibt's ein Bild von einem Briefkuvert. Da klicken Sie drauf und schon haben Sie das Kontaktformular zu uns. funkhauseuropa.de für Caja de Musica von Monsieur Perinet, und die ziehen uns jetzt noch ins Wasser, ans Meer. Nací un 29 de febrero en San Juan de Guaguaní. Guaguaní. Mi padre marinero en su velero me llevó a navegar. Crecí mirando al viento transformar el movimiento de la Fui comprendiendo con el tiempo lo que soy y lo que fui. Porque en el mar quiero pasar la vida entera sin recordar que existe un mundo rodeado de fronteras que gobierna el corazón. Porque en el mar quiero vivir, envejecerme, perderme y morir, ser un recuerdo que se aleja, como el eco de mi voz. Guaguaní, guaguaní, guaguaní. Las calles se tornaron rascacielos en San Juan de Guaguaní. Guaguaní. Amigos del ayer envejecieron preguntándose por qué yo sigo aquí. Algunos intentaron convencerme de volver a caminar, mas yo prefiero anclarme en mi velero y que me lleve a navegar, porque en el mar quiero pasar la vida entera sin recordar que existe un mundo rodeado de fronteras que gobierna el corazón. Porque en el mar quiero vivir, envejecerme, perderme y morir, mirando anochecer el cielo, ser un recuerdo que se aleja. Como el eco de mi voz. Guaguaní, guaguaní, guaguaní, guaguaní. Regresa, guaguaní, guaguaní, guaguaní. Regresa. Der Jungschor, wunderbar. Monsieur Periné in Indigo, Marinero Vavani. Das ist ein Seemann, der heißt Vavani und der lebt auf dem Meer. Sie haben ja jetzt zwei Songs gehört von der neuen CD der kolumbianischen Band. Sie ist wieder sehr, sehr schön und ich verschenke ein paar der Alben. Schreiben Sie mir eine Mail über funkhauseuropa.de und Kollege Noah, der zieht dann die Gewinner. funkhauseuropa.de für Caja de Musica von Monsieur Periné. Und mich haut's ja manchmal wirklich vom Stuhl, woher ich Mails kriege. Anke, sie hat aus New York geschrieben, sie hört dort jeden Tag Funkhaus Europa. Ich frage mich jetzt, wann schlafen Sie, Anke? Und Philipp saß in einem Kanu auf dem Genfer See, als er mir eine Mail geschickt hat. Gruß überall hin und ich drücke die Daumen. Thank you. Funkhaus Europa. Ein Groove, hat er sie mitgezogen? Nova Lima, dieses afro-peruanische Soundsystem, Betokele. Vier DJs aus Lima stecken dahinter, die sich nicht nur mit Reggae, Dancehall und Elektronik sehr gut auskennen, sondern eben auch mit der traditionellen Musik Perus. Planetario, die neue CD von Nova Lima. Die Playlist, wenn Sie mal schauen wollen, wie sich das schreibt, auf funkhauseuropa.de müssen Sie nur auf die Indigo-Seite gehen. Da stehen alle Songs, die Sie bei mir hören, schön in einer Reihe hintereinander. funkhauseuropa.de. Es gibt ja viele Sänger, die sich Künstlernamen zulegen. Das hat auch Tamer Aswad gemacht. Er war Libanese, hat aber in den USA unter dem Namen Stuart Foster gesungen. Der Song ist wahrscheinlich Anfang der 1960er aufgenommen. Genaues weiß ich nicht. Tamer Aswad in Funkhaus Europa. Ein Fundstück. شفت الدنيا وفهمت الموت وكلابه وكلابه وكلابه وين الورقة هات القلم خلي ارسم افكاري جايت القلم افكاري صارت احلامي احلامي احلامي خدرت روحي وين هذا اليوم وين هذا الوقت شكلي صرت تحت التخت صحوني شكلي صرت تحت التخت صحوني شكلي صرت تحت التخت صحوني نفسي يجي النوم واشكيله احكي له قصة حلمي واقع يا ويلو يا ويلو يا ويلو صرت تحت التخت صحوني شكلي صرت تحت التخت صحوني شكلي صرت تحت التخت صحوني أيام بحس عقلي فتح كل أبوابه شفت الدنيا وفهمت الموت وكلابه وكلابه وكلابو فونكاوس أوروبا Até mais além. Ben Tono aus Rio de Janeiro. Como ves? Funkhaus Europa Indigo und wir bewegen uns zwar nicht weg aus Brasilien, aber da, wo wir jetzt hingehen, wird anscheinend ein Sandalenfilm gedreht. So hört sich das an, was die 10-köpfige Instrumentalkombo Bishika 70 spielt. Die Musiker aus Sao Paulo könnten ruhig mal wieder auf Tournee kommen, weil sie das aber nicht tun in nächster Zeit, lassen wir uns von ihrem Gebläse mitnehmen. Afro-Funk ist drin, bisschen Afrobeat auch, aber ich finde, es hört sich vor allem immer an wie Musik zu einem Film. Bishika 70 in Funkhaus Europa. In 4 Minuten ist es 13 Uhr, da gibt's Nachrichten. Danach mehr Musik für Ihren Late-Checkout und noch mehr Latino-Musik. Ich bin Anna-Bianca Krause. Bis gleich. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved, then you promised, was losing control, crazy night, intense. Now living my own life. Time, gonna leave you far behind. Supposed to love me till you die. Almost kill me. Now living my own life. Yeah, you out of my path. Been wasting too much time. You fall behind. Die Königin der deutschen Reggae-Festivals wird 30 Jahre alt. Let's raise our hands and voices and welcome one more time to Summer Jam. I'm just making music from my heart, not music for the charts, no. Reggae, Dancehall, Hip-Hop. Das Summer Jam Festival macht Köln zum Mekka aller Offbeat-Fans. Wyclef Jean, Neka, Patrice, Protégé und Damian Marley. Funkhaus Europa präsentiert das Summer Jam Festival. Heute am Fühlinger See in Köln. Alle Infos unter funkhauseuropa.de. Funkhaus Europa. Nachrichten. um 13 Uhr mit Elke Küster. Guten Tag. Referendum in Griechenland. Varoufakis bestätigt Rücktritt bei Ja-Votum. Entscheidung der UNESCO. Die Hamburger Speicherstadt ist Weltkulturerbe. Und Buntes und Schrilles in Köln. Conchita Wurst eröffnet die CSD-Parade. Aus Sicht der Geldgeber liegt gar kein Spar- und Reformprogramm für Griechenland mehr auf dem Tisch, aber das Referendum darüber gibt es trotzdem. Seit dem Morgen können die Griechen abstimmen. Finanzminister Varoufakis hat nochmal gesagt, wenn es ein Ja gibt, dann trete ich zurück. Aus Athen Christian Buttgereit. Prominentester Wähler war heute Morgen Ministerpräsident Alexis Tsipras. Er gab in einer Athener Grundschule in seinem Wohnort Kypseli seine Stimme ab. Dabei rief er die Wähler auf, mit Nein zu stimmen. 10 Millionen Griechen sind aufgerufen, abzustimmen. Wie geht es Ihnen am Morgen dieser Wahl? I think a void within me. A void. Ich denke, das hätte vermieden werden können. Ich fühle eine große Leere, weil ich nicht weiß, wohin das führen wird. Der 60-jährige Christos hat gerade für sich und seine Frau jeweils 60 Euro aus dem Geldautomaten geholt. Während die Regierung von einem Nein zu den Sparauflagen eine bessere Verhandlungsposition in Brüssel erwartet, befürchten ihre Kritiker das Ende jeglicher Unterstützung durch die anderen Euro-Staaten. Die meisten Balkanländer wollen rein in die Europäische Union. Bundeskanzlerin Merkel reist nächste Woche nach Albanien, Serbien und Bosnien-Herzegowina. In Berlin sagte Merkel heute, es gibt Probleme, aber auch Fortschritte. Eine Beitrittsperspektive hätten alle und die helfe auch dabei, die Konflikte zwischen den Westbalkanländern zu lösen. Serbien ist schon EU-Beitrittskandidat. Allerdings erkennt die Regierung die frühere Provinz Kosovo nicht als Staat an und es gibt auch starke Tendenzen Richtung Russland. Wir können stolz sein, sagt Hamburgs Bürgermeister Scholz. Seine Stadt hat jetzt ein Weltkulturerbe. Das Komitee der UNESCO tagt gerade in Bonn und es hat beschlossen, die Hamburger Speicherstadt und das Kontorhausviertel werden in die Liste aufgenommen. Anja Grigoleit. Seit 1999 bemühte sich die Hansestadt darum, zunächst das Chilehaus, 8 Jahre später auch die Speicherstadt auf die Vorschlagsliste der UNESCO zu bekommen. Die um 1900 entstandene Speicherstadt gilt als größtes zusammenhängendes, einheitlich geprägtes Speicherensemble der Welt. Zusammen mit dem Kontorhausviertel sei es das erste reine Büroviertel auf dem europäischen Kontinent. Von der UNESCO hieß es heute, die Gebäude symbolisierten auf einzigartige Weise die Folgen des rasanten internationalen Handelswachstums im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert. Kultursenatorin Barbara Kisseler sieht große Chancen, Hamburg nun auch kulturell international noch bekannter zu machen. Schrilles, knallbuntes Köln. Die Parade zum Christopher Street Day zieht durch die Innenstadt. Lesben, Schwule und Transsexuelle feiern. Die Rekordzahl von 140 Wagen und Fußgruppen wird gemeldet. Die Veranstalter sagen, das ist der größte CSD Europas. Aus Köln Daniela Müllenborn. Mit dabei auch ein Wagen des 1. FC Köln. Der Fußball-Bundesligist will Zeichen setzen gegen Homophobie im Sport. Das Motto der diesjährigen Christopher Street Day Parade lautet: Vielfalt lehren, lernen, leben. Damit wollen Lesben, Schwule und Transsexuelle auch in Schule und Ausbildung für die Themen Sexualität, Homo- und Transphobie sensibilisieren. Die Veranstalter rechnen mit vielen 100.000 Besuchern. Die Parade wurde um 12 Uhr gestartet von Conchita Wurst, der Siegerin des Eurovision Song Contest 2014. Die Lebensretter der DLRG schlagen Alarm. Sie fordern von den Kommunen, Badeseen besser abzusichern. Die Küsten an Nord- und Ostsee sind laut DLRG gut überwacht. An vielen Seen im Binnenland sei das aber nicht der Fall. Allein in Nordrhein-Westfalen sind bei der großen Hitze in den vergangenen Tagen mindestens 8 Menschen ertrunken. Und das Wetter im Westen und Nordwesten teils sonnig, teils starke Gewitterschauer mit Unwettergefahr. Im Osten Deutschlands bleibt es bis zum Abend noch trocken, 32 bis 38 Grad. Morgen oft heiter und meist trocken, im Nordwesten nur noch maximal 24, sonst bis 28 Grad. Das waren Nachrichten mit Elke Küster. Funkhause. Ja, Funkhaus Europa. Funkhaus Europa. Indigo. Huhu, Tag, Tag, ich bin Anna-Bianca Krause und eine Stimme wie Brenda Boykin möchte ich gerne haben. My grandma, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, told your grandma, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama, mama. Grandma, your grandma, sitting by the fire, My grandma told your grandma, almost set your tail on fire. Talk about it, hey now, hey now. I go one day, Giacomo Finan and Dande, Giacomo Finan day. My grandma, your grandma, sitting by the fire. My grandma told your grandma, almost set your tail on fire. Talk about it, hey now, I go one day. Giacomo Finan and Dande, Giacomo Finan day. Einmal Dancefloor-Kracher, immer Dancefloor-Kracher, das stimmt bei diesem Song. Schon in den 1960ern haben sie da bei Mardi Gras in New Orleans wild dazu getanzt. Und der Club de Beluga hat Aiko Aiko noch afro-karibischer gemacht. Am Mikrofon Brenda Boykin. Funkhaus Europa, ich sage ja manchmal noch guten Morgen in Indigo, obwohl ich weiß, dass Sie da draußen natürlich schon durch den Park gelaufen sind und gebranscht haben und was weiß ich alles für Aktivitäten an den Tag gelegt haben. Aber ganz so falsch liege ich nicht damit, dass manche Menschen erst aufstehen, während Indigo läuft. Nuket aus Berlin hat mir gemailt am letzten Sonntag. Es hat sich wie immer gelohnt, den Wecker zu stellen. Dann also nochmal ganz persönlich für Nuket, guten Morgen. Was ist Diop? Nimmt uns mit an den mystischen Ort Saraba, von dem auch im Senegal keiner weiß, wo er liegt. Nandem Saraba, demago, medina Saraba. Samagolo, mema Saraba, mema Rago. Hey, Isa. Nandem Saraba, demago, medina Saraba. Vodem loy. Do you sabu? Chura do you sabu? Medina saba saba saba saba. Jaro mensi mini sama gna andel bafa fof doga mele medina saba saba saba saba daku sanjon gudija medina saba. Fanane jungarere, oye o do manu fate. Medina saba, Medina saba, saba, saba, saba. Sakera so menele wa soida. Aus Europa. I'm gonna take my road, make my road. I'm gonna walk on by all night long. I'm looking for a home, I'm gonna march till down, on and on. Walk, walk high, seasons go by. Walk, walk by, suddenly I. Walk, walk high, secrets and lies. Walk, walk till the day I die. I'm gonna change my tone, change my tone. I'm gonna sing it out on my own. I'm gonna see you bone. I'm gonna jump right into the unknown. Walk, walk high, seasons go by. Walk, walk by, suddenly I. Walk, walk high, treason and I. Walk, walk till the day I die. Oh. Oh. somewhere else. Where's the grace? Where's the grace? Did I let it slip away? But where's my place? Where's my place? Gonna go and find somewhere else. Where's the grace? Where's the grace? Did I let it slip away? Ja, fast Gospel, was Yael Naim da singt, Walk Walk, von ihrem neuen Album Older. Es ist nicht schwer zu erraten, dass es ums Älterwerden geht oder ums älter geworden sein. Das ist ja auch schon Naims viertes Album. Sie singt wieder auf Französisch, auf Hebräisch und Englisch und hat sich viele musikalische Freiheiten genommen. Mal ist es mehr Klavierballade, mal mehr Pop, mal jazziger, mal souliger oder eben ein fast Gospel-Song wie der, den wir eben gehört haben. Funkhaus Europa Indigo gleich gibt's Freikarten hier für den großartigen Criollo. Der Rapper macht echt Sachen. Er holt sich zum Beispiel indianische Flöten in seinen Hip-Hop. Já vai partir e carrega uma multidão. Essa nave já vai partir e carrega uma multidão. Pra cada toco dentro do eixo, quebra-queixo dessa questão. Pra cada louco fora do eixo, quebra-queixo dessa questão. Toda a indústria tem no comércio seu ponto de reprodução. Então se pra cada ponto processo, em cada processo uma ação. Pegue pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nossa canção. Pegue pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nova estação. Pegue pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nossa canção. Pegue pra ela, menino, leve pra ela. Conte pra ela dessa nova estação. Essa nave já vai partir e carrega uma multidão. Essa nave já vai partir. Carrega uma multidão. Pra cada toco dentro do eixo, quebra-queixo dessa questão. Pra cada louco fora do eixo, quebra-queixo dessa questão. Quando a cultura vira comércio, é o ponto de degradação. Então se pra cada ponto processo, em cada processo uma ação. We'll be right back. Funkhaus Europa. Der Mann aus Sao Paulo ist auf Tour. Die Locations in Europa sind, vorsichtig ausgedrückt, etwas kleiner als in seiner Heimat Brasilien. Da füllt er Stadien. Bei uns ist Criollo am 11. Juli im Gebäude 9 in Köln. Funkhaus Europa präsentiert das Konzert. Na klar. Und wer hin möchte, kann anrufen. 0221 567 89 777. Die schnellsten kriegen Freikarten. 0221 567 89 777 für Criollo am nächsten Samstag in Köln. Und mehr zu lesen über Criollo gibt's auf funkhauseuropa.de. Und da gibt's auch die Playlist zu Indigo, auf der nach Criollo Ayo steht. Mit ihrer Coverversion von Sunny. Funkhauseuropa.de. Sunny, yesterday my life was filled with rain. Sunny, you smiled at me and really eased the pain. The dark days are gone and the bright days are here. My sunny one shines so sincere. Sunny one so true, I love you. Sunshine, okay. Sunny, thank you for the love you brought my way. You gave to me your all in all. Now I feel 10 feet tall. Sunny, one so true, I love. La luna siempre me guía, no siempre entiendo el presente, pero le busco la salida. Mejor estar herido que ausente, mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo, no hay nada que no podamos juntos. Andamos por el siguiendo solo el horizonte. Llevo en mis ojos melancolía. Sí, sí, la luna siempre me guía. Yo sé que tienes otra vida, yo tengo la mía. Todos tenemos en la vida abierta alguna herida. A veces vamos por la vida buscando salidas. Mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Mudamos a mi vida. Cuando me miras, tú me iluminas. El resto de mis días. A mi vida, cuando me miras, me iluminas. Por el resto de mis días, mejor soñar que echarse a la suerte. Mejor la vida cuando se siente. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Si me miras, sé que me descifras. Si te miro, yo también lo haré, lo sabes bien. Este camino es como un libro abierto. Y si hoy es el último día de mi vida, vida mía, todo lo daré. Seamos uno, andemos el mundo. No hay nada que no podamos juntos. Focus Europa, Indigo, Juanes und Juntos. Heute Abend ist er das Vorprogramm von Santana, wird also vor ihm auf der Bühne stehen in der O2 Arena in Berlin. Aber garantiert singen die zwei auch zusammen, weil das haben sie ja auf Santanas letztem Album auch getan. Indigo heißt heute Oye Como Va, weil das so gut zum Sommer passt, aber auch, weil das einfach ein Riesen-Ohrwurm ist. Santana hatte damit einen Mega-Hit, aber geschrieben hat ihn der New Yorker Salsa- und Mambo-King Tito Puente. Ich habe eine Live-Aufnahme. Der Titel des Albums gibt schon mal vor, was wir jetzt tun sollen. Party with Puente. Live in Funkhaus Europa, Oye Como Va, da ging's im Hintergrund ganz schön ab. So eine Band hätte ich auch gerne mal auf meiner Geburtstagsfete. Klar, oder, dass heute auch das Album, das ich verlose, aus Latinoamerika kommt, von der Band Monsieur Periné aus Kolumbien. Wir hören mal rein. Te dije adiós, llegaste tarde para despedirnos. Y si el destino apresurado quiso herirnos, yo descubrí una solución para el dolor. Hice la canción que me pedías cuando aún no te quería. Fue el adiós suficiente para despedirnos. Y si el destino no lograba predecirlo, tú me enseñaste una solución. Con colores. Swing mit Monsieur Perrinet, mit der jungen Catalina Garcia. Sie ist die Hauptperson in Sachen Gesang. Aber wie man eben gehört hat, singt sie auf dem neuen Album nicht nur alleine. Santiago Sarabia, ihr Bandkollege, singt mit. Nuestra Canción ist ein Liebeslied, hat Garcia gesagt. Aber es geht um eine Liebe, die zu Ende geht und in dem Moment, wo sie zerbricht, noch einmal neu aufflammt. Der Song ist vom zweiten Album der kolumbianischen Band von Caja de Música. Das wird heute in Indigo verlost. Wer es haben will, schreibt eine Mail über funkhauseuropa.de, über unsere Website funkhauseuropa.de. Adresse rein und ab geht's. Und Catalina Garcia singt auch mal Französisch. Monsieur Perrinet, tu m'as promis. Tu m'as promis. Une chanson pour marcher sur la lune, sur la montagne. Tu m'as promis une chanson pour danser sous la pluie, sur la pointe des pieds. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Tu m'as promis une chanson pour flotter sur la mer comme les nuages. Tu m'as promis une chanson pour éclater de rire et fredonner. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Tu m'as promis une chanson pour parcourir la terre comme des diganes. Tu m'as promis une chanson qui dessine des en toute sincérité. Une chanson qui m'accompagne pour jamais te quitter. Une chanson pour ne pas t'oublier. Sentir tu amor. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo en tu mirada. Sentir tu amor de madrugada y ver el cielo. Tu m'as promis hast mir ein Lied versprochen, mit dem ich über den Mond spazieren kann. Du hast mir ein Lied versprochen, zu dem ich auf Zehenspitzen im Regen tanzen kann. Ein Lied, damit ich dich nie vergesse. Monsieur Perrinet, tu m'as promis, das ist von ihrem Album Caja de Musica. Das ist Musik mit eingebautem Lächeln, eine Mischung aus Son, Chanson, Gypsy Swing, Bolero, Tango, Samba und. Ich habe vom Label einige der Alben bekommen, die verschenke ich jetzt weiter an die Funkhaus Europa Hörerinnen und Hörer. Auf funkhauseuropa.de gibt's den Mail-Kontakt. Darüber schicken Sie mir Ihre Mail und Noah aus der Musikredaktion lässt sich dann die Augen verbinden, ich schwöre, und zieht die Gewinner raus. funkhauseuropa.de, buona fortuna, good luck. I never thought it before, now it's all I can see. I don't get no reward without trading in cruelty. You're asking to suffer, oh why? I never put the two things together. Might see heaven tonight, might get turned away. There's only one that you want, all the one and the same. People want each other, oh why? But I never put the two things together. Why would you fight for love? Why would you pay to hurt yourself? There's still nothing to hold on to but your pride. Why would you fight for love? Hell to what you never had. Walking the streets, throwing good after bad. When I could be someone for you, somebody who will hold you together. I give what I can, might be too much. I give what I need, I'll give you love. And all that I'm asking is for you to put my whole. People sing, boom, boom, ba-ba-boom, boom, Baba Boom Time, Don't Lose the Beat Now. The Jamaicans in Funkhaus Europa. Genau das richtige Tempo für heiße Tage. Corinne hat mir am letzten Sonntag in einer Mail geschrieben, sitze mit zwei Füßen auf dem Balkon in der Sonne und dem Rest des Körpers im Zimmerinneren, um Indigo zu lauschen. Hey Corinne, danke, dass Sie sich solchen akrobatischen Übungen aussetzen, um Indigo zu hören. Das ist doch auch eine Wahnsinnsversion von Oye Como Va, mit Cora gespielt und Balafon. Die Cora Jazz Band featuring Manu Dibango in Funkhaus Europa. Ich sehe jetzt schon den Kollegen Keno Mescher durch die Studioscheibe. Er macht nach den Nachrichten um 2 weiter mit den 5 Planeten. Und da gibt es auf jeden Fall Berichte vom Festival in Roskilde. Da ist ja unser Musikchef Francis Gay hingereist und wird so einige interessante Bands entdeckt haben. Ich bin Anna-Bianca Krause und logisch gibt's am Ende auch nochmal Latino-Musik vom Kruna aus Brasilien. Seu Jorge. Ciao, bye bye. Arrivederci. Hey, você sabe que eu te quero. Não é de hoje que eu espero uma chance pra falar. Te amo, te amo, te amo. Sei que ainda tá em tempo e que agora é um momento onde eu vou me declarar. Te amo, te amo, te amo. Vamos que o mundo gira e que a vida passa. Venha ficar comigo, me dê a mão. Vamos que o amor é lindo, ainda é de graça. Deixa falar mais alto seu coração. Quer durchs Ruhrgebiet. Bissige Texte und extrem tanzbare Grooves. te sientas solo, solo mira a tu alrededor. Dr. Krapula aus Bogotá sind die Ska- und Punkbotschafter Südamerikas. Aus Bogotá, Colombia, Südamerika, Nicolás, Benetron. Für die Funkhaus Europa Odyssee touren sie durchs Ruhrgebiet. Aus Europa Odyssee. Umsonst und draußen mit Dr. Krapula und der Banda Senderos. Am Mittwoch in Hagen, am Donnerstag in Recklinghausen, am Freitag in Mülheim und am Samstag in Bochum. Alle Infos unter funkhauseuropa.de.